Halt, was haben Sie da zu suchen? Es kommt jemand. Ich warne Sie. Sie wünschen Miss? Sie darf nicht wissen, wer du bist. Kann ich Ihnen behilflich sein, Miss? Rein mit dir, setz dich. Tu, was ich dir sage, dann geschieht dir nichts. Was willst du? Hast du nicht gehört? Was willst du hier? Was ist denn mit dir los? Antworte doch verflucht nochmal. Ich glaube, ich nehme an, sie ist taubstumm. Kannst du hören? Kannst du von den Lippen ablesen? Das kannst du, aber nicht sprechen. Hier hast du Papier und Bleistift. Schreib auf, was du hier willst. Einbruch. Da bist du jetzt aber ganz schön reingefallen, Schätzchen. Setz dich. Ein hübsches kleines Ding, nicht wahr? Wie heißt du? Schreib deinen Namen auf. Hübscher Name. Marsha. Marsha Franklin. Du bist überhaupt ein hübsches Mädchen, Marsha. Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Gut. Sehr hübsch. Keine Angst. Ich tu dir nichts. Ich bin nur hinter einem einzigen Menschen her. Und wenn ich diesen Carella umgelegt habe, dann verschwinde ich wieder hier. Dann seid ihr mich los. Du brauchst keine Angst zu haben. Mir geht's nur um Carella. Was hast du denn auf einmal? Du brauchst keine Angst zu haben. Um dich geht's doch gar nicht. Wo bleibt er denn? Gleich 7:30 muss er sich nicht zurückmelden. Ja, müsste er. Zum Teufel, wo steckt er denn dann? Hast du je auf was warten müssen, Marsha? Mir ist, als hätte ich mein ganzes Leben in diesem Raum verbracht. Du gemeines Weib! Du sollst in der Hölle verrecken, du dreckige Hexe! Sie ist wütend. Die spanische Fliege ist stocksauer. Nimm's nicht so tragisch, Chiquita. Denk dran, morgen steht dein Name in der Zeitung. Deiner auch. Unter den Todesanzeigen. Das bezweifle ich in den Zeitungen. Ich hab doch mal einen Artikel über Carella gelesen irgendwo. Als er angeschossen wurde oder sowas, da stand was drin von seiner hübschen, taubstummen Frau. Marsha Franklin? Oder bist du Mrs. Carella? Antworte! Deine Handtasche her. Sieh an. Mrs. Stephen Carella. 387 Dartmouth Road, Riverhead. Mrs. Stephen Carella. Sieh mal eine an. Mrs. Stephen Carella. Das also ist die hübsche Mrs. Stephen Carella. Du hast immer gut zu essen gehabt und deine Schönheit gepflegt, wie? Dein Mann ist immer bei dir gewesen, wie? Dein Mann hast du gehabt und dein hübsches Aussehen behalten, wie? Sieh mich mal an, meine hübsche Puppe. Ich war auch mal hübsch, bevor sie Frank wegholten. Weißt du, wie alt ich bin? 32. Ja, ich bin noch jung und sehe aus wie eine alte, hässliche Frau. Ich könnte deine hübsche Visage in Fetzen reißen, ja? In Fetzen reißen für das, was dein Mann mir angetan hat. Verstehst du mich, du kleine Hure? Halt! Lassen Sie die Finger von ihr. Was? Sie haben mich verstanden. Lassen Sie die Finger von ihr. Rühren Sie sie ja nicht an. Du willst mir Befehle geben? Ja, allerdings gebe ich Ihnen Befehle. Wie schmeckt Ihnen das, Mrs. Dutch? Was halten Sie davon? Ich gebe Ihnen Befehle. Ein kleiner, schäbiger Menschenwurm gibt dem lieben Gott persönlich Befehle. Lassen Sie die Finger von ihr. Wenn Sie ihr auch nur ein Haar krümmen, dann... Na, was dann? Dann bringe ich Sie um, Mrs. Dutch. Genau das. Dann bringe ich Sie um. Stehen bleiben. Nein, Mrs. Dutch, wissen Sie was? Ich habe keine Angst mehr vor Ihnen. Nicht vor Ihnen und nicht vor Ihrer kleinen Flasche. Und wissen Sie auch warum? Da ist nur Wasser drin. Pures Wasser. Und ich bin nicht wasserscheu. Ich trinke es sogar einmalweise, Mrs. Dutch. Cotton, sei nicht... Keinen Schritt weiter. Warum denn nicht? Wollen Sie mich erschießen? Tun Sie es doch. Los, schießen Sie schon. Aber denken Sie daran, dass eine Patrone nicht reicht. Sie müssen zweimal schießen und dann immer weiter. Ich komme nämlich zu Ihnen, Mrs. Dutch. Nimm Ihnen den Revolver weg. Ich komme zu Ihnen. Haben Sie mich verstanden? Bleiben Sie stehen. Halt! Das Nitro! Das gibt es doch gar nicht. Es gibt kein Nitroglycerin. Jetzt komme ich, Mrs. Dutch. Schießen Sie, wenn Sie unbedingt wollen. Was ist los? Zu nervös? Zu zittrig? Das reicht jetzt, Mrs. Dutch. Gleich werden alle Polizisten des ganzen Reviers hier oben sein. Das Nitro! Es gibt doch gar keins! Das werden Sie gleich sehen! Ja, pass auf! Ah. Los, nimm die Beine, Meier! Halt sie fest! Ah. Ruhe jetzt! Ah. Ruhe! Bring das schleunigst zu Levi vom Sprengkommando. Was ist denn hier los? Tag, Pete. Tag, Karten. Teddy, Liebling. Dich habe ich fast vergessen. Hast du lange gewartet? Oh, Liebling. Eigentlich haben wir alle hier auf Sie gewartet. Das ist aber nett von euch. Man muss sich nur rar machen. Das fördert die Beliebtheit. Hey, tut mir leid, dass ich so spät dran bin. Aber auf einmal begann sich das Ganze herauszukristallisieren. Und das hier? Na ja. Wir haben uns ein bisschen geprügelt, er da und ich. Pass auf. Ich tippe nur schnell noch meinen Bericht, dann verschwinden wir. Ich führe meine Frau zum Essen aus, Pete. Wir bekommen nämlich ein Baby. Gratuliere. Junge, Junge, das ist aber eine Begeisterung. Wir hauen sofort ab, mein Schatz. Ich bin so ausgehungert, dass ich... Dauert nicht lange, Liebling. Nur noch ein bisschen Geduld. Lass nur, ich mach das schon. Carella, 87. Revier. Carella. Tag, Levi. Wie geht's dir? Auch prima, danke. Was für eine Flasche. Und? Ach ja. Gut, ja, ich geb's weiter. Das war Levi. Levi vom Sprengkommando. Irgendwas mit einer Flasche. Hat jemand von euch ihm eine Flasche übergeben? Ja. Er sagt, es stimmt. Es stimmt? Hat er gesagt. Man hätte damit das Rathaus in die Luft sprengen können. Oh, du verdammte Scheiße. Das war vielleicht ein Tag. Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und bei euch hier? War irgendwas Besonderes? 87. Polizeirevier. Die lästige Witwe von Ed McVeigh. Aus dem Amerikanischen von Lieselotte Julius. Hörspielbearbeitung Norbert Jochum. Die Rollen und ihre Darsteller: Lieutenant Pete Burns, Edgar M. Bölke, Bert Kling, Wotan Wilke Möhring, Meier Meier, Rainer Bott, Cotton Horse, Matthias Hase, Dave Murchison, Wolfgang Höper, Hal Willis, Walter Renneisen, Arthur Brown, Udo Schenk, Frankie Hernandez, Reinhard von Stolzmann, Virginia Dutch, Eva Gosiewicz, Angelika Gomez, Susanna Fernandez Ginebra und Rudolf Kowalski als Detective Steve Carella. Besetzung: Gudrun Eggert. Ton und Technik: Helmut Becker und Julia Kümmel. Regieassistenz: Stefanie Lorei, Christoph Müller, Wolfgang Binder. Musik: Sabine Wortmann. Regie: Ulrich Lampen. Produktion: Hessischer Rundfunk 2006.